Warum lässt Gott zu, dass wir versucht werden? Gott lässt zu, dass wir versucht werden, um unsere Treue zu prüfen, unsere Tugend zu vermehren und unsere Verdienste zu vergrößern. Ja, Heilige Ignatius sagt es auch ungefähr so, in den Regeln zur Unterscheidung der Geister. Ja, drei verschiedene Aspekte, ja, der Prüfung, der Versuchung oder wie man es immer nennen will. Gott will unsere Treue prüfen, ja, deswegen beten wir, dass wir nicht über unsere Kräfte versucht werden. Man kann nicht dem lieben Gott anlasten, dass es trotzdem zu Versuchungen kommen lässt, es immer wieder zulässt. Das kann man ihm nicht ankreiden. Ja. Ohne Kampf gibt es keinen Verdienst, keinen Sieg, keine Glorie. Gott will unsere Treue prüfen. Dann will er unsere Tugend vermehren, wie gesagt, auch das Verdienst der Tugend gibt es nicht, wenn sie nicht auf die Probe gestellt wird und ihnen tugendhaft handelt gegen die Versuchung, wird die Tugend gestärkt in der Seele, also vermehrt, vergrößert und unsere Verdienste werden dadurch größer. Soll sich ja nicht beschweren oder das Boxhorn jagen lassen durch Versuchungen, sondern immer diese positiven Aspekte sehen, die bei der Tugend, bei der Prüfung, bei der Versuchung mehr oder weniger mitspielen. Muss nicht immer alles sein, aber irgendwas von dem müssen wir uns halt erinnern. Gott will uns prüfen. Die Versuchung soll uns dazu dienen, dass wir die Tugend vermehren, in der Tugend wachsen und dass wir unsere Verdienste vergrößern. Sammelt euch Schätze, die nicht vergehen. Schätze im Himmelreich, wie Christus sagt. Dem wir eben unsere Tugend schützen vor den Dieben, den Einbrechern, den Motten.